Und es gibt andere, die ihre Sünden bekennen. Sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer anderen Bösen vermischt. Vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig.